Radio Victoria. Radio Victoria Gastspiel am Sonntag, den 26. September. Musikalischer Schwerpunkt war Smokey heute. Die Musik hat Andi Messerschmidt zusammengestellt. Am Mikrofon war Heike Bugentin und Radio Victoria meldet sich zurück. Punkt 0 Uhr mit dem Nachtstudio und dann natürlich um 5.30 Uhr mit dem Auftakt, das aktuelle Frühmagazin. Bis dahin noch einen tollen Abend und alles, was dazugehört. Guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Vorhersage: Montag stark bewölkt und gebietsweise Regen, 12 bis 16 Grad. Dienstag auflockernde Bewölkung, einzelne Schauer, wenig Temperaturänderungen. Fantastische Reise zu märchenhaften Gaumenfreuden in Baden-Baden-Sinsheim an der B3. Jules Verne. Knackig, saftig, aromatisch. Aromaobst aus dem Vogelparadies Pfalz. Im Einklang mit der Natur erzeugt. Frisch direkt vom Bauernhof. Beachten Sie die gelb-roten Aroma-Obstschilder an Bauernhöfen, auf Wochenmärkten und in Obstgeschäften. Na, auch noch so müde? Vielleicht sollten Sie sich zur Aufmunterung mal ein paar Betten beim Einrichtungshaus Strohmeier anschauen. Denn wie man sich bettet, so schläft man. Strohmeier Bellheim. Möbel gegen die Langeweile. Erlebe die Vielfalt bei Strohmeier Bellheim. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Airbag ist kein Luxus mehr? Es geht um den neuen Hyundai Elantra. Für jeden Elantra gibt es jetzt den großen Airbag zum kleinen Preis? Seitenaufprallschutz und eine verstärkte Fahrgastzelle hat der Elantra ohnehin. Da fällt das Lächeln leicht. Kommen Sie dem Lächeln auf die Spur bei Ihrem Hyundai-Händler zur großen Herbstaktion vom 1. bis 3. Oktober. Hyundai, mein Auto. Die Hyundai-Herbstaktion vom 1. bis 3. Oktober beim Autohaus Lischka, Industriestraße 2 in Lahr Langenwinkel. Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten kein Verkauf, keine Beratung, keine Probefahrt. Es war gerade 20 Uhr und 2 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Zinsheim. Hohes Verkehrsaufkommen, 8 Kilometer Stau. A6 Nürnberg Richtung Mannheim zwischen Bretzfeld und Heilbronn-Neckars-Ulm. Hohes Verkehrsaufkommen, 6 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Stuttgart Richtung München zwischen Kirchheim-Teck West und Eichelberg. Hohes Verkehrsaufkommen, 2 Kilometer stockender Verkehr. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hallo, hallo Nachtschwärmer. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Heute geht's wieder rund hier. Ein super starkes Gewinnspiel. Mächtig viel Spaß. Und El Bambi, den Schrecken der Nation. also dranbleiben. Nicht so weit. Hör mit zu, Charlie. All in vain. 20 gesehen heute am Sonntagabend. Hallo Nachtschwärmer. Habt ihr alles im Griff heute? Ich glaube nicht alle. Der echte Nachtschwärmer, da kommt er wie gesagt erst Sonntag früh heim und ist erstmal auf dem Erholungsweg. Einer davon gehört nicht dazu, Al. Ha? Al, du gehörst nie dazu, oder? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Dankeschön, Al Bundy. Sie alle, die Sie einen Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Anything you want, you got it. Remember. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Ja, die italienischen Frauen greifen an, ne? Das ist Setschi featuring Talisa. Nach Because the Night, der nächste Song. Und da gab es mal vor 5 Jahren eine, die hieß Spagna. Die hat immer einen Wahnsinnshit gelandet. Die hat jetzt was Neues. Hier ist es. Uhr 19 wird's gleich. Hier ist der große Privatherr aus Baden-Baden. Das sehe ich gerade, hat die Gruppe Seemann ihren Song, der wie Blei in den Regalen lag, von Culture Beat remixen lassen. So, Culture Beat mäßig. Und da bin ich mir gerade überlegt, meinen Charlie Song auch nicht mal remixen lassen. Hä? Müssen wir den Fenzlau anrufen. Super Show! Der Wichtmann. Jetzt! Zugabe, Leute! Ach du großer Schwender, kommt er schon! Action bitte! Hallo, Freunde! Papa, Papa, Brand! Ach komm! Der Flug geht ab! 1, 2, 3, 4, hört man her, ihr Leute, kommt und haltet euch gut fest! Remix Spezial! Oh, yeah! Shamanic magic mystical music, so strong we keep coming on. Hey, hey, yeah. With shamanic magic mystical music, so strong we keep coming on. Hey, hey, yeah. With shamanic magic mystical music, so strong we keep coming on. Jetzt. strong. Coming on, coming on, coming on, coming on. You know we're coming on strong. Coming on strong, coming on strong. And we're the shaman, and we keep coming on. Coming on, der neue Shaman Remix von Culture Beat. Und ich gucke die Top 100 rauf und runter nach Schwärmer, aber ich finde sie nirgends, die Intermission. Aber diesem kommen, da bin ich mir ganz sicher, die müssen normal jetzt schon unter den ersten 15 sein. Okay, Kinder, jetzt steigen wir ein. Zock der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brummt. Jetzt machen wir Intermission Spezial. The peace of my heart. Be careful with what you die. Take this piece of my heart and I'll love you endlessly. Take this piece of my heart. Take this piece of my heart. Take this piece of my heart. Take this piece of my heart. We'll be right back. naked. Frau Müller und Frau Schulze stehen am Freitagabend am Gartenzaun und warten auf ihre Männer. Sie sehen Herrn Müller mit einem riesigen Blumenstrauß die Straße entlang kommen. Frau Müller, immer diese ewigen Wochenendblumen. Da muss ich wieder die ganze Woche die Beine breit machen. Frau Schulze ganz erstaunt. Ja, haben Sie denn keine Vase? Ja, ich. Okay. Haben Sie keine Vase? If you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me. I will show you the way. Where are you? Where are you? I've lost you. Kapische! Woo! 20:32 Radio Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A6 Heilbronn Richtung Mannheim. Zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Hohes Verkehrsaufkommen, 8 Kilometer Stau. A6 Nürnberg Richtung Mannheim. Zwischen Pretzfeld und Heilbronn-Neckars-Ulm. Hohes Verkehrsaufkommen, 6 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Stuttgart Richtung München. Zwischen Kirchheim-Teck West und Eichelberg. Hohes Verkehrsaufkommen, 2 Kilometer stockender Verkehr. Coupé, die leise Bar am Dollarer Tor in Karlsruhe. Kennen Sie sie? Unser Geheimnis ist der Charme. Coupé, die leise Bar am Durlacher Tor. Aha, Weihnachten wie letztes Jahr. Die Krawatte für Papa, Mama ein Eau de Cologne und für Opa die Stricksocken. Vielleicht lassen Sie sich endlich mal was Neues einfallen. Wir helfen Ihnen dabei. Einrichtungshaus Strohmeier in Bellheim. Dieses Jahr mit der großen Kunstgewerbeausstellung. Einrichtungshaus Strohmeier. Ideen gegen die Langeweile. Erlebe die Vielfalt bei Strohmeier Bellheim. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist heute wieder im Rad. Aufgemerkt, Sportsfreunde. Nein, nicht umschalten. Hey, roll the drums. Also, wer macht mit? Also, wer macht mit? Also, wer macht mit? Der Bandikampfruf. Los! Was ist denn? Brothers and sisters! What's going on? Brothers and sisters! What's going on? El Bandi is in the... Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. 20.38 Uhr. Und jetzt ist dann langsam irgendwann Zeit für unser Gewinnspiel. Aber erst noch das hier. Erstmal vielen Dank nach für den Besuch am gestern. Sei es da in Altenheim, in Denkingen und in Ergenzingen. War absolute Spitze, echt. Kommendes Wochenende, Freitag, 1. Oktober, Unterbaldingen in der Ostbarhalle. Das ist in der Nähe von Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim da. Und am Samstag, am kommenden, den 2. Oktober. Achtung, Achtung! Radio Ladies First. Auf UKW 100,4 MHz. Live unterwegs. Für Sie. Mit Ihnen. Zusammen auf Tour. Live unterwegs. Und zwar in Horb. Horb am Neckar. In der Hohenberghalle. Und da haben wir wieder Live-Übertragung ab 20 Uhr. Deshalb ist auch schon um 19 Uhr Einlass. Vollaufbau natürlich. Ihr wisst Bescheid. Kommender Samstag, Horb am Neckar. Kein Problem zu finden. Horb hat Autobahnanschluss. Die riesengroße Halle. If you got the fear of being bored tonight, if you wanna hip and hop and do it alright, if you got the fear of being bored, turn this record on and you get the award. If you think that life makes you lose your head, you better turn this record on instead. Get on the dance floor, get on the stage, get out of your cage and turn the page. Shake it up and dance. Jetzt kommt das Gewinnspiel für Nachtschwärmer. Und da kommt wieder nix, ihr wisst Bescheid. Fünf Interpreten werden gesucht. Und los geht's! Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Turn the lights low, I put some music on. Let our body sing, swing to the soft song. I feel your heat, it's turning me on. I wanna feel ya all night long, so come close as you can. I surrender, you're so tender and tanned. I wanna toss, I wanna tumble, feel and fumble. I wanna do it till my belly rumble. So lay back and close your eyes and while I fiddle, you can fantasize. Yeah, while I fiddle, you can fantasize. Uhr 44 unser Gewinnspiel. Ja, haben wir schon fünf? Ah, machen wir einen dazu. Bitch, I love you so. I love you. 07229 30 77 30. Wer 5 Interpreten hier rausgehört hat, der ruft an. Bin ich aber mal gespannt, was da rauskommt. Jetzt, jetzt reißt ab, was wäre noch mal schöner. Unverschämtheit. Mal hier hören, verdrossene Saubande, verdrossene Saubande. Mal hier hören, niemand hat mich lieb, niemand tanzt mit mir. Aber das juckt mich nicht, aber das juckt mich nicht. Schau alleine auf den Putz, da geht's ab die Wutz. Alles kein Problem, verdrossene Saubande. Take me. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Meine Leitungen glühen total. Jetzt habe ich dran die Jasmin aus Balingen. Ich hoffe, ich ziehe die richtige Leitung bei rein. Jasmin, bist du dran? Hallo, Jasmin? Habe ich Pech gehabt. Wollen wir mal hier schauen. Wen habe ich jetzt? Jasmin aus Bärwangen. Aus Bärwangen? Ja, genau. Und das ist zwischen Zinsheim und Heilbronn. Genau. Du bist 17. So, 5 und Reden brauche ich, Jasmin. Also, das ist die 17. Das war das erste, richtig. Und Ace of Base. Ja. Und Gabriel. Ja, und? Hathaway. Und Snap. Richtig. Jawoll. Wenn echt die Nachtschwärmerin, gar kein Problem, oder? Nee. Ja. Bleib dran, Jasmin. Super. Ja, ja. Juhu. Am Musi, am Spusi, ja, fröhlich wollen wir sein. Hier ist die Nachtschwärmerwelle aus Baden-Baden. Und gleich nach der vollen Stunde habe ich diesen Michael Jackson Spezialmix für heute. Also deswegen. Ja, dranbleiben, Leute, ich zähle auf euch. Jetzt kommt's gleich ganz dick.

Also wenn man das Video sieht von dem Song, dann läuft es am kalten Rücken runter. 21.10 Uhr, heute am Sonntagabend. Stichwort Bandy, es gibt absolut nichts, was an Ihnen empfehlenswert wäre. Niemals treten Sie für positive Werte ein. Dann wären es ja nicht die Bandys. Herr Produzent sagt auch, wir wollen eine Familie erschaffen, die so niederträchtig ist, dass jeder, egal wie elend sein Leben ist, auf diese Leute herabschauen kann. Die Zuschauer lieben die Bandys. Ja, sie huldigen ihn, nicht nur in den USA, auch bei uns. Und jetzt ist ja gerade vor 3 Wochen die neue Staffel angelaufen. Die kommt hoffentlich bei uns auch mal irgendwann. L. Mom, gab es denn eine Zeit, in der Dad was hätte machen können aus seinem Leben? Naja, L kommt gerade nach Hause. Hallo Schatz, wie war dein Tag? Wie gut kann er gewesen sein? Ich musste nach Hause. Genau. Hoffentlich sitzt der L nicht so eng, wenn ich ihn hier noch ein bisschen herziehe, ja? Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandy-Kampfruf erschallen. Nein! Nein, nein, bitte nicht! Bandy! Nein! Sonst kommst du mir nicht mehr in diese Sendung. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Everybody's guile, everybody's guile, everybody's guile, Papa. Was da, mein Bub? Papa, wenn ich mal Liebe mit mir selbst machen will, ne? Was muss ich denn da machen, Papa? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre ein Elektroingenieur. Du musst doch keine Liebe mit dir selbst machen. Ich will aber. Da musst du mal der Opa fragen. Opa? Opa? Opa? Night in Motion U96. 21:18 Uhr. Ja, nochmal kurz die Termine vom lieben Charlie. Erstmal schönen Dank für den Besuch im vergangenen Wochenende. Kommenden Freitag unter Baldingen. Freitag, 1. Oktober, Ostbahnhalle. Das ist in der Nähe von Villingen-Schwenningen. Bad Dürrheim, die Ecke da. Am Samstag, den 2. 10. Horb am Neckar, die Hohenberghalle, da haben wir Live-Übertragung ab 20 Uhr, deshalb Einlass ab 19 Uhr. Das ist eine Wahnsinnshalle. Die ist rund, eine runde Halle. Ich habe keine Ecke gefunden. Zweite Anlage ist in Seebach im Elsass. Das deutsche Schlafzimmer der 50er, das deutsche Schlafzimmer der 60er, das deutsche Schlafzimmer der 70er, das deutsche Schlafzimmer der 80er und das deutsche Schlafzimmer der 90er Jahre. Einrichtungshaus Strohmeier in Bellheim. Möbel gegen die Langeweile. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden, präsentiert das Reisewetter. Nordfrankreich stark bewölkt, kurze Auflockerungen mit Schauern 16 Grad. Südfrankreich stark bewölkt mit kurzen Aufheiterungen, Schauer 20 Grad. Spanien und Portugal sonnig im Nordosten, zeitweise Wolken, einzelne Schauer 20 bis 25 Grad. Kanarische Inseln heiter bis wolkig, 23 bis 24 Grad. Österreich und Schweiz wechselnd mit stark bewölkt, Schauer oder Gewitter, 10 bis 19 Grad. Italien und Malta wolkig mit Aufheiterungen, einzelne Schauer und Gewitter. Im Norden 24 bis 20, im Süden bis 25 Grad. Korsika und Balearen wolkig, einzelne Schauer, 22 Grad. Griechenland, Türkei, Zypern überwiegend heiter, 25 bis 30 Grad, im Süden bis 40 Grad. Tunesien, Algerien, Marokko sonnig, 20 bis 25 Grad. Das war wie immer das Reisewetter von Hörmann, dem Getränkespezialisten in Baden. Gültig bis zum Wochenende. 21 Uhr. 21! Aber jetzt lege ich mir noch mein Zeug hier. Aber? Ja? Was ist Techno? Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum, kenn ich nicht. Aber? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Ei, Bub, du bist jetzt 41 Jahre Elektroingenieur. Du wirst doch wissen, was ein Techno ist. Ei, was ist denn das? Oh yeah! Hot! Ei, Bub, das ist die Musik, wo die immer Bum Bum machen. Das hast du doch schon gehört. Bum Bum kenn ich nicht. Wacky Time, Wacky ist im Kommen nach Schwärmer, ganz klar. Jedes zweite deutsche Wohnzimmer hat den Charme einer Bahnhofshalle. Jedes dritte deutsche Schlafzimmer ist zum Einschlafen aufregend. Jetzt aber gibt es das Rezept dagegen. Einrichtungshaus Strohmeier in Bellheim. Möbel gegen die Langeweile. Jetzt geht's nochmal los hier. Jetzt geht's los. Oh yeah! I'm still looking at the moon bow. es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barrajal, Barrajal Destroy. Tja, nachdem wir das waren, sie dann jetzt schon wieder fast die ersten anderthalb Stunden heute am Sonntagabend bei Radio Ladies West. Morgen ab 20 Uhr bin ich wieder für euch da. Habt ihr Zeit dann? Okay. Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Meldung zur Verkehrslage. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Eichelberg und Kirchamtec Ost, hohes Verkehrsaufkommen, 4 Kilometer stockender Verkehr. Radio Ladies First aus Baden-Baden.